Selbst der eskortierende Wachsoldat wich zur Tür zurück und blieb dort unbeweglich stehen. »Was sagst du?« rief Porfiri Petrowitsch aus seiner momentanen Erstarrung erwachend. »Ich bin der Mörder!« wiederholte Nikolai nach kurzem Schweigen. »Wie, du? Wie? Wen hast du ermordet?« Porfiri Petrowitsch war sichtlich wie vor den Kopf geschlagen. Nikolai schwieg wieder ein Weilchen. »Aljona Iwanowna und ihre Schwester, die Lisaweta Iwanowna, habe ich erschlagen. Mit dem Beil. Eine Verfinsterung kam über mich«, fügte er plötzlich hinzu und verstummte von neuem. Er kniete immer noch. Porfiri Petrowitsch aber stand eine Weile wie sich in die Sache hineindenkend da, doch plötzlich fuhr er auf und winkte mit beiden Händen die ungebetenen Zeugen hinaus. Die verschwanden auch sogleich und die Tür schloss sich. Dann blickte er Raskolnikow an, der in einer Ecke stand und Nikolai verstört ansah, ging auf ihn zu, blieb jedoch auf halbem Wege wieder stehen, betrachtete ihn nochmals, wandte dann seinen Blick Nikolai zu, sah dann wieder Raskolnikow an, dann abermals Nikolai, bis er sich plötzlich wie von einem Gedanken gepackt auf Nikolai stürzte. »Was kommst du mir so eilig mit deiner Verfinsterung? Noch dazu ungefragt!« schrie er ihn fast wütend an. »Ich habe dich doch gar nicht gefragt, ob eine Verfinsterung über dich gekommen ist oder nicht. Antworte jetzt! Hast du sie erschlagen?« »Ich bin der Mörder. Ich gestehe. Vor dem Gericht«, brachte Nikolai hervor. »Ach was! Und womit hast du sie erschlagen?« »Mit einem Beil. Ich hatte es mir vorher besorgt.« »Nur mal langsam, nicht so schnell. Du allein?« Nikolai verstand die Frage nicht. »Hast du sie allein erschlagen?« »Allein. Dmitri war nicht dabei. Er hat mit der Sache nichts zu tun.« »Mit Dmitri hat es keine Eile. Warte mal. Aber wie bist du denn damals die Treppe hinuntergelaufen? Die Hausmeister haben doch euch beide zusammengesehen, dich und den Dmitri.« »Das habe ich absichtlich gemacht, um abzulenken. Da bin ich Dmitri nachgerannt«, antwortete Nikolai hastig, als hätte er die Antwort schon vorher bereit gehabt.